Doch wir verlassen Parzival nicht und werden uns auf sein Abenteuer konzentrieren, das als einziges Mittel gilt, in die geheime Botschaft dieses grundlegenden Werkes einzudringen. Bleiben wir weiterhin bei ihm, jedoch ohne uns auf die Reihenfolge des Berichtes zu beschränken. Eine seltsame Person erscheint am Hofe des Königs Arthur, die Hexe Kundry, verwachsen und unmöglich gekleidet. Sie ist die Schwester eines anderen Monsterwesens, des buckligen Malkretur. Sie nähert sich Parzival und schleudert ihm mit harten und beleidigenden Worten ins Gesicht, die Frage nicht gestellt und es somit zugelassen zu haben, dass das Unglück weiter über die ganze Familie des Gral schwebt. Sie bezichtigt ihn der Unehre. Danach zerstreuen sich alle Ritter der Tafelrunde und brechen nach verschiedenen Horizonten auf, den Gral zu suchen. Hier die Worte Parzivals an seinen inniglichen Kameraden Gawain: Schmerz! Was ist Gott? Wo ist der Allmächtige? Wo werde ich tätig in seiner Macht? Er hätte mich nicht in diese Schande stürzen sollen. Seit ich von der Gnade Kenntnis habe, war ich sein bescheidener Diener. Doch jetzt verlasse ich seinen Dienst. Wenn ihn dies wütend macht, werde ich seiner Wut Widerstand leisten. Kamerad, wenn die Stunde des Kampfes für dich gekommen ist, gestatte es nur einer Frau an deiner Seite zu bleiben, damit nur sie deine Hand leite. Erlaube, dass die Liebe jener, die du kennst, dich begleite und dass ihre weiblichen Tugenden dich beschützen. Ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen. Deine besten Wünsche mögen sich erfüllen. Damit befinden wir uns in dem wichtigsten Augenblick des Parzival. Nur seine teutonische Heftigkeit, die vom wilden Heer, leitet den Helden bei der Suche nach dem Gral. Er geht den Weg eines Kriegers ohne Gott, doch mit dem Gedanken an seine geliebte Frau Contviramors im Sinne und im Herzen und mit beiden Schwertern. Auf verlorenen Wegen, über enge Pfade, an einigen Sturzbächen entlang, über Berge, bedeckt von seltsamen Nebeln, durch Urwald und Dickicht schreitet Parzival einsam voran. Er schläft unter Schutzdächern aus Reisig oder in Höhlen, die ihn vor Eis und Schnee schützen. Er weiß nicht, wo er sich befindet, noch ob er vorankommt oder sich nur im Kreis bewegt. Unterdessen ist König Arthur mit seinem Gefolge zur Jagd ausgeritten. Einer seiner schönsten Falken ist abhanden gekommen und gelangt schließlich auf den Ast eines Baumes in demselben Wald, in dem Parzival sich befindet. Die Nacht ist sehr kalt und beide kämpfen gegen die Umarmung der Eisjungfrau, die ihnen das Herz bis zum Morgengrauen zuschnürt. Parzival tritt aus seiner Unterkunft und sieht, dass die Strahlen einer kalten und durchsichtigen Sonne durch die grünen Zweige dringen. Er setzt seinen Weg fort und der Falke folgt ihm. So gelangen sie an eine Lichtung, in der die Zweige der großen Bäume eine Kuppel wie die einer romanischen Kathedrale bilden. Viele Gänse waren bereits dorthin gekommen auf der Suche nach den morgendlichen Sonnenstrahlen. Der Falke fällt über sie her wie ein abgeschossener Pfeil. Eine der Gänse wird schwer verletzt und drei rote Tropfen ihres Blutes fallen in den Schnee. Parzival ist verzückt darüber, wie in Trance. Er schaut auf diese drei Tropfen auf der weißen Schneedecke, steigt vom Pferd ab, setzt sich hin und bewundert sie weiter. Ach, sagt er sich, wer hat dies gemacht? Contviramors, diese Farben sind wie die deiner Haut, weiß wie der Schnee und rot wie deine Lippen. Mögen die Geschöpfe Gottes gesegnet sein, weil sie dein leuchtendes Bild wiedergeben. Der Schnee, seine Weiße dem Blut entgegenbringt und das Blut, das den weißen Schnee rötet. Contviramors, dein reines Bild befindet sich hier in der Wildnis. Und der Held nimmt zwei Blutstropfen mit dem Finger auf und legt sie auf seine Wangen, den dritten Tropfen auf sein Kinn. So kommt es, dass die große Liebe, die er für seine Königin von Belrepair, erinnern wir uns des Namens, empfindet. Die Sehnsucht und die wiedererwachten Wünsche vor dem Bild im weißen Schnee und dem roten Blut in Parzival einen Zustand höchsten Selbstbewusstseins erzeugen, und er verfällt in eine tiefe Trance. Er verbleibt so unbeweglich wie eine Statue. Und so, in diesem verzückten Zustand, besteht Parzival zwei Kämpfe gegen Ritter, die ihn herausfordern und die er besiegt mit der Lanze von Troja, bewahren wir auch diesen Namen, die er in der Zelle eines Eremiten gefunden hatte. Nach den Kämpfen verfällt er sofort wieder in diesen Schlaf mit offenen Augen, nur vor Bewunderung des Blutes auf dem Schnee. So verharrt er, bis Gawain erscheint und diese roten Tropfen mit seinem Umhang zudeckt. Er hatte auch seine Erfahrungen mit dem Gott der Liebe und wusste von seiner Macht über die Seelen. Die Ritter, mit denen Parzival in Liebestrance gekämpft hatte, waren Segramours und Kaye. Eines Tages trifft Parzival Sigune wieder. Sie tut Liebesbuße und lebt in einer Einsiedelei im Walde, die eine Höhle an einem Quell ist. Hier hat sie den Leichnam ihres Geliebten gebettet, der in einem Ritterturnier getötet wurde. Einmal in der Woche, sonnabends, kommt Kundry, die Hexe, auf einem Maultier geritten und bringt ihr Speisen aus dem Gral. Sigune trägt nur einen Ring, den ihres toten Geliebten. Die Unterhaltung zwischen Sigune und Parzival ist prächtig. Sie entdeckt, dass er ihr Vetter ist, weil Herzeloide, die Mutter Parzivals, ihre Tante ist und die Schwester von Anfortas, König des Grals. Sie sagt zu ihm: »Ein Sturzbach, der aus meinem Herzen und meinen Augen entspringt, behütet die Festung meiner Liebe, wie die Wassergräben ein Schloss bewahren.« Parzival versucht, das Wesen des Gral kennenzulernen. Deswegen verließ er seine Gemahlin und alles andere, nahm seine beiden Schwerter und die Lanze von Troja, zeichnete sich mit dem roten Blut auf dem weißen Schnee wie ein roter Kopihue auf einem Gletscher der Antarktis in der Abdrift und begab sich auf Pilgerreise und in das Kriegsunternehmen, um ihn zu erobern. Nun will er mehr über die Liebe wissen, die fähig ist, den Tod zu besiegen, über den Amor. »Ich bewahre diesen Verlobungsring«, sagte Sigune, »als Erinnerung an einen geliebten Mann, von dessen Liebe ich nie durch einen menschlichen Akt Besitz genommen habe. Und trotzdem drängt mich mein keusches Frauenherz, ihn zu lieben. Hier habe ich den Menschen, dessen Ring ich trage, seit er in einem Turnier getötet wurde, und ich werde ihm meine Liebe immer entgegenbringen, während aller glücklosen Jahre, die mir noch verbleiben. Es ist die wahre Liebe, die ich ihm darbringe, weil er mit Lanze und Schild kämpfte, die Gesetze der Ritterlichkeit achtend, um zu siegen, bis er im Dienste meiner Liebe starb. Ich bin eine nicht verehelichte Jungfrau, jedoch gegenüber Gott ist er mein Gemahl. Wenn Gedanken fähig sind, wahre Tatsachen zu schaffen, dann sehe ich keinen geheimen Widerspruch, der unsere Vermählung verhindern sollte. Sein Tod hat mein Leben tödlich verletzt. So wird dieser Ring, Zeichen einer wirklichen Hochzeit, meinen Zugang zu Gott sichern. Der Tränenfluss aus meinem Herzen und meinen Augen bewahrt meine ewige Liebe. Wir beide befinden uns in diesem Umkreis. Er, Shionatulana, ist der eine und ich bin die andere. Parzival und Sigune erkennen sich und sie fragt ihn, ob er dem Gral die Frage gestellt hat. Er erzählt ihr von seinem Missgeschick und bittet sie, ihm den Weg nach Monsalvatsch zu zeigen. Sigune rät ihm, den Spuren des Maulesels von Kundry, der Hexe, zu folgen.